Det er mit Glieder der Heimatbesuchergruppe der Schüler der koreanischen Oberschule in Japan verurteilten nach der Besichtigung des Museums Sinchon die schreckliche Menschenschlechterei der Aggressoren des US-Imperialismus. Sie sprachen wie folgt. Die Amerikaner kerkerten 400 unschuldige Mütter und 102 kleine Kinder getrennt ein und verbrannten sie mit Benzin und Handgranaten. Sie erschossen die unschuldigen Koreaner mit Gewehren und erschlugen diese mit Holzknüppeln und Eisenstangen. Darüber hinaus schlugen die Amerikaner einen großen Nagel in den Kopf eines lebenden Menschen ein und begruben die lebenden Kinder. So richteten die Yankees ein grausames Massaker an. Die Mörder des US-Imperialismus, Erzfeinde, sollen sofort aus Korea verjagt werden.